Es gibt Momente im Leben, in denen wir mitten in der Nacht aufwachen und viele verstehen nicht, warum. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum wache ich genau zu dieser Zeit auf? Was bedeutet das? Brüder und Schwestern, das ist kein Zufall. Gott ruft dich. Er möchte in der Stille der Nacht zu dir sprechen, wenn die Ablenkungen der Welt verschwinden und dein Herz ihn klarer hören kann. In der Bibel heißt es in Jesaja 50,4: Jeden Morgen weckt er mich, weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wenn Gott dich zwischen 3 und 5 Uhr morgens aufweckt, dann will er deine geistlichen Ohren öffnen. Das ist eine heilige Zeit, eine göttliche Gelegenheit, in seiner Gegenwart zu sein, ohne gestört zu werden. Vielleicht zeigt er dir etwas. Vielleicht ruft er dich dazu auf, für jemanden zu beten. Doch eines ist sicher: Er möchte sich dir offenbaren. Die Welt um uns herum ist erfüllt von Lärm, Hektik und Sorgen. Wir sind mit allem verbunden, nur nicht mit dem, was wirklich zählt. Doch wenn Gott dich in der Nacht weckt, dann gibt er dir ein Geschenk. Eine besondere Zeit, um sein Angesicht zu suchen, Frieden inmitten des Chaos zu finden und geistlich gestärkt zu werden. Das ist der Moment, um auf die Knie zu gehen, dein Herz zu öffnen und zu sagen: Herr, sprich zu mir, ich bin hier. Jesus gibt uns in Markus 1,35 ein großes Beispiel. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Wenn sogar der Sohn Gottes es für notwendig hielt, den Vater in der Stille der Nacht zu suchen, wie viel mehr brauchen wir das dann? Gebet ist nicht nur eine Routine, es ist eine lebensverändernde Begegnung mit dem Schöpfer. In diesem Moment werden Ketten gesprengt, Lasten erleichtert und neue Kraft geschenkt. Doch es gibt etwas, das viele nicht bemerken. Der Feind kennt die Kraft dieser Stunde. Er will, dass du müde, entmutigt und abgelenkt bleibst. Er flüstert dir zu: Schlaf weiter. Das ist nichts Besonderes. Aber Gott ruft dich. Er lädt dich ein, in seine Gegenwart zu kommen und Offenbarungen zu empfangen, die dein Leben für immer verändern können. Wenn du also zwischen 3 und 5 Uhr morgens aufwachst, dann erkenne dieses Erwachen als Gottes Ruf. Sieh es nicht als Zufall an. Steh auf, rufe zu Gott, suche ihn mit deinem ganzen Herzen, denn er hat in Jeremia 29,13 verheißen: Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Das Zweite, was du tun solltest, ist, die Bibel aufzuschlagen. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, sie ist Gottes Stimme, die direkt zu deinem Herzen spricht. Wie oft suchen wir Antworten an den falschen Orten, obwohl die Antwort schon vor uns liegt. In Psalm 119,105 steht geschrieben: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wenn du in der Nacht die Bibel liest, erhält Gott deinen Weg, schenkt dir Offenbarungen und gibt dir Weisheit für wichtige Entscheidungen. Und die dritte Sache? Lobe den Herrn. Ja, bete ihn an. Lobpreis öffnet Türen, zerbricht Ketten und bringt Befreiung. In Apostelgeschichte 16,25-26 waren Paulus und Silas im Gefängnis. Doch um Mitternacht begannen sie zu beten und Gott zu loben. Was geschah? Es gab ein Erdbeben, die Fesseln wurden gesprengt und die Freiheit kam. Wenn du Gott in der Nacht lobst, erklärst du damit, dass er größer ist als jedes Problem, dass er über dein Leben herrscht und dass keine geistige Fessel dich festhalten kann. Vielleicht kämpfst du gerade mit Herausforderungen, vielleicht bist du müde oder verstehst nicht, warum du aufwachst. Aber Gott handelt. Er sucht ein williges Herz, ein Herz, das auf seinen Ruf antwortet. Steh auf, suche ihn, lass ihn zu dir sprechen. Denn eines kann ich dir versichern: Wenn du Gottes Ruf folgst, wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. Jedes Erwachen, das Gott zulässt, hat einen höheren Zweck. Wenn er dich zwischen 3 und 5 Uhr morgens ruft, dann nicht ohne Grund. Er will dein Herz formen, deinen Glauben stärken und dich auf etwas vorbereiten, das du vielleicht noch nicht sehen kannst. Viele Männer und Frauen Gottes wurden in der Stille der Nacht geschult. Dort, fernab von Ablenkungen, empfingen sie Anweisungen, die ihr Leben veränderten. Schau dir Mose an. Bevor er das Volk Israel führte, hatte er Begegnungen mit Gott in der Einsamkeit der Wüste. Elia durchlief eine Zeit der Stille und völligen Abhängigkeit, bevor er die leise, sanfte Stimme des Herrn hörte. Und David? Bevor er König wurde, verbrachte er Nächte damit, die Schafe zu hüten, zu singen und mit Gott zu sprechen. Wer den Herrn in der Nacht sucht, erlebt eine tiefere Beziehung zu ihm. Vielleicht gehst du gerade durch schwierige Zeiten. Vielleicht versuchen Angst, Sorgen oder Unsicherheiten, dein Herz zu beherrschen. Doch ich möchte dich an etwas Kraftvolles erinnern. Gott wird dich niemals allein lassen. Er kennt deinen Schmerz, sieht deine Tränen und hört jedes Gebet, das aus deinem Herzen kommt. In Psalm 34,17 steht geschrieben, die Gerechten rufen und der Herr hört. Er rettet sie aus all ihren Nöten. Der Feind wird versuchen, dich daran zweifeln zu lassen. Er will dich glauben machen, dass deine Probleme zu groß sind, dass Gott dich nicht hört, dass deine Gebete nichts bewirken. Aber das ist die größte Lüge, die er erzählen kann. Denn, mein Freund, jedes Mal, wenn du dich vor Gott niederkniest, jedes Mal, wenn du deine Stimme im Gebet erhebst, bewegt sich der Himmel zu deinen Gunsten. Die Nacht ist eine strategische Zeit, eine Zeit, in der der menschliche Geist besonders empfänglich ist. Eine Zeit, in der viele geistliche Angriffe stattfinden, aber auch eine Zeit, in der große Siege errungen werden. Jesus wusste das. Er zog sich zurück, um zu beten, während die Welt schlief. Und heute ruft er dich, dasselbe zu tun. Denn wer lernt, Gott in der Nacht zu suchen, wird am Tag stark sein. Wenn es Nächte gibt, in denen der Schlaf ohne ersichtlichen Grund verschwindet, dann steh auf und suche den Herrn. Schlag deine Bibel auf, rufe zu ihm, bete ihn mit ganzem Herzen an. Etwas geschieht, wenn wir auf Gottes Ruf antworten. Die Ketten, die uns binden, beginnen zu fallen. Der Friede, den die Welt nicht geben kann, erfüllt uns. Und die Angst weicht dem Vertrauen. Erinnere dich an das, was in Klagelieder 3,22-20 geschrieben steht. Die Gnade des Herrn ist es, dass wir nicht völlig aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit hat kein Ende, sie ist jeden Morgen neu. Gott gibt dir eine neue Gelegenheit. Er erneuert deine Kraft, bringt dir Antworten und bereitet etwas Größeres für dein Leben vor. Du bist nicht ohne Grund aufgewacht. Gott hat dir etwas zu sagen. Jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Wirst du diesen Ruf ignorieren oder wirst du aufstehen und den suchen, der dein Leben verändern kann? Eines müssen wir über diese nächtlichen Erwachungen verstehen. Gott handelt niemals ohne Grund. Er weckt dich nicht auf, um dich verwirrt oder unruhig zu lassen, sondern um dich in eine tiefere Beziehung zu ihm zu führen. Wie oft suchen wir Antworten an so vielen Orten und vergessen, dass die größte Antwort, die wir erhalten können, direkt von Gott kommt? Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen zu beschäftigt sind, um die Stimme des Herrn zu hören. Tagsüber werden wir mit Informationen, Aufgaben, Verpflichtungen und Sorgen überflutet. Doch wenn die Nacht hereinbricht, kehrt Stille ein und Gott findet Raum, um direkt zu unserem Herzen zu sprechen. Das ist nicht einfach nur eine schlaflose Nacht, es ist eine Einladung, mit ihm zu sein. Im Buch Hiob 33,14-16 steht geschrieben, Gott redet auf die eine Weise und auf die andere, nur beachtet man es nicht. Im Traum, in nächtlicher Vision, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie. Verstehst du, was das bedeutet? Oft versucht Gott, deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Vielleicht möchte er dich vor etwas warnen. Vielleicht hat er eine wichtige Anweisung für dich. Doch wenn du nicht innehältst, um zuzuhören, wie wirst du es erfahren? Deshalb solltest du, anstatt dich umzudrehen und weiterzuschlafen, eine Entscheidung treffen. Steh auf und suche Gott. Einige der größten Offenbarungen kommen in diesen Momenten der Hingabe. Wenn du dich entscheidest zu beten, wenn du die Bibel öffnest, wenn du sagst, Herr, hier bin ich, dann geschieht etwas Mächtiges. Der Heilige Geist beginnt, Klarheit zu bringen. Was vorher unverständlich war, beginnt Sinn zu ergeben. Der Friede, den du gesucht hast, erfüllt dein Herz. Und mehr noch, diese Momente können entscheidend sein für Kämpfe, von denen du nicht einmal ahnst. Die Bibel zeigt uns, dass ständig geistliche Kriege stattfinden. In Epheser 6,12 lesen wir: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen einen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Herrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das bedeutet, dass Gott dich vielleicht deshalb weckt, weil etwas im geistlichen Bereich geschieht und er möchte, dass du im Gebet bist. Viele Menschen erkennen das erst viel später. Erst nachdem sie durch große Prüfungen gegangen sind, verstehen sie, dass Gott sie bereits vorher zu warnen versuchte. Aber, mein Freund, du musst nicht warten, bis etwas passiert, um auf den Ruf des Herrn zu reagieren. Du kannst jetzt damit beginnen. Du kannst entscheiden, dass jedes Mal, wenn du geweckt wirst, es ein Moment sein wird, in dem du die Gegenwart Gottes suchst. Was du in der Nacht tust, kann den Verlauf deines Tages, deiner Woche oder sogar deines ganzen Lebens verändern. Die Frage ist nicht nur, warum bin ich aufgewacht, sondern vielmehr, was will Gott mir zeigen? Wenn du das verstehst, hörst du auf, gegen diese nächtlichen Erwachungen zu kämpfen und beginnst, sie zu nutzen, um geistlich zu wachsen und dem Herrn näher zu kommen. Wie kannst du dein Herz sensibel für Gottes Stimme halten und bereit sein, ihn zu hören, wenn er ruft? Und wie kannst du dich geistlich auf diese Momente vorbereiten und dein Herz empfänglich für Gottes Stimme halten? Wenn du wirklich von diesen nächtlichen Erwachungen profitieren möchtest, musst du geistlich vorbereitet sein. Es reicht nicht aus, einfach nur aufzuwachen und sich zu fragen, was los ist. Dein Herz muss mit Gott im Einklang sein, damit du seine Stimme in der Stille wahrnehmen kannst. Alles beginnt mit der Bereitschaft, ihn zu suchen. Jeremia 29,13 lehrt uns: Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Das bedeutet, dass Gott sich nicht auf zufällige Weise offenbart. Er spricht nicht zu denen, die abgelenkt sind, sondern zu denen, die nach Ai, seiner Gegenwart, dürsten. Wenn er dich weckt, dann deshalb, weil er eine tiefere Beziehung mit dir möchte. Eine der besten Möglichkeiten, sich geistlich vorzubereiten, ist ein Leben des Gebets zu führen. Beten bedeutet nicht nur, mit Gott zu sprechen, wenn etwas schiefläuft oder wenn wir etwas brauchen. Beten bedeutet, eine Freundschaft mit dem Herrn aufzubauen. Es bedeutet, seine Stimme in jedem Moment des Tages zu erkennen. Jesus betete ständig, und wenn der Sohn Gottes selbst von der Kraft des Gebets abhängig war, wie viel mehr brauchen wir es dann? Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Wort Gottes. Du kannst nicht erwarten, Gottes Stimme zu erkennen, wenn du nicht weißt, was er bereits offenbart hat. Die Bibel ist die klarste Art, wie Gott zu uns spricht. Wenn du die Heilige Schrift mit einem offenen Herzen liest, erleuchtet der Heilige Geist deinen Verstand, gibt dir Verständnis und wendet diese Worte auf deine Realität an. In Psalm 1,2,3 steht geschrieben: Vielmehr hat er seine Freude am Gesetz des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt. Wer über das Wort nachsinnt, verirrt sich nicht auf seinem Weg. Doch es gibt etwas, das viele Menschen übersehen: den Gehorsam. Es bringt nichts, zu beten und die Bibel zu lesen, wenn du in dem Moment, in dem Gott spricht, nicht gehorchst. Wenn er dich in der Nacht weckt, erwartet er, dass du auf seinen Ruf reagierst. Gott ruft nicht ohne Grund. Wenn er dich aufweckt, dann weil etwas getan werden muss. Ein weiterer wesentlicher Faktor für die geistliche Vorbereitung ist, ein reines Herz zu bewahren. In Matthäus 5,8 sagte Jesus: Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das bedeutet, dass du, wenn du mehr von Gott erfahren willst, dich von allem fernhalten musst, was deinen Geist verunreinigt. Die Sünde verhärtet das Herz und macht uns taub für die Stimme Gottes. Doch wenn wir umkehren, wenn wir nach Heiligkeit streben, werden unsere geistlichen Ohren geschärft. Meine Lieben, wir müssen einen Geist der Dankbarkeit haben. Viele Menschen beten nur, um etwas zu erbitten, aber sie vergessen, Gott zu danken. In 1. Thessalonicher 5,18 sagt die Bibel: Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn du mitten in der Nacht aufwachst, dann beschwere dich nicht über den unterbrochenen Schlaf, sondern danke Gott für das Privileg, in seiner Gegenwart zu sein. Jetzt, da wir verstanden haben, wie wir uns geistlich vorbereiten können, wollen wir darüber sprechen, welche Zeichen darauf hindeuten, dass Gott versucht, durch diese nächtlichen Erwachungen deine Aufmerksamkeit zu gewinnen und wie du erkennen kannst, was er dir sagen will. Viele Menschen wachen in der Nacht auf, verstehen aber nicht, dass dies ein Zeichen Gottes sein könnte. Sie denken, es sei nur Schlaflosigkeit, Sorgen oder reiner Zufall. Doch die Wahrheit ist, Gott spricht auf viele Arten und eine davon ist, dich in diesen stillen Momenten zu rufen. Wenn Gott mit jemandem sprechen will, schafft er Umstände, um dessen Aufmerksamkeit zu erregen. Mose sah einen Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Samuel hörte die Stimme des Herrn, während er schlief. Elia erkannte Gottes Gegenwart im sanften Flüstern des Windes. Und heute könnte Gott versuchen, durch diese nächtlichen Erwachungen zu dir zu sprechen. Aber hörst du ihn? Eines der klarsten Zeichen dafür, dass Gott deine Aufmerksamkeit erregen möchte, ist eine geistliche Unruhe. Es ist nicht nur leichter Schlaf oder ein zufälliger Gedanke, sondern ein inneres Drängen, ein starkes Gefühl, dass du beten musst. Wenn das passiert, ignoriere es nicht. Es könnte sein, dass Gott dich auf etwas aufmerksam machen möchte. Vielleicht zeigt er dir, dass jemand deine Fürbitte braucht. Vielleicht möchte er dir etwas über dein eigenes Leben offenbaren. Doch wenn du dich einfach umdrehst und weiterschläfst, könntest du einen entscheidenden Moment mit ihm verpassen. Meine lieben Geschwister, ein weiteres Zeichen ist, wenn du mit einem Bibelvers im Kopf, einem Anbetungslied im Herzen oder einem starken Verlangen nach Gottes Gegenwart aufwachst. Das geschieht nicht zufällig. Der Heilige Geist versucht, dich zu leiten. In Johannes 14, 26 heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er legt dir genau das aufs Herz, was du in diesem Moment brauchst. Ein Zeichen Gottes ist auch, wenn du beim Aufwachen einen unerklärlichen Frieden verspürst oder im Gegenteil eine Schwere auf deinem Geist liegt. Wenn du Frieden empfindest, könnte das bedeuten, dass Gott dich zu einem besonderen Moment der Gemeinschaft mit ihm einlädt. Wenn du eine innere Last spürst, könnte es sein, dass eine geistliche Schlacht tobt, die du im Gebet angehen musst. Epheser 6,18 lehrt uns, betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht hierzu in aller Beharrlichkeit. Das Gebet in den frühen Morgenstunden kann ein entscheidender Moment für den Sieg über geistliche Angriffe sein, von denen du nicht einmal ahnst, dass sie stattfinden. Ein weiteres klares Zeichen dafür, dass Gott ruft, ist, wenn es wiederholt geschieht. Wenn du einmal zu dieser Zeit aufwachst, könnte es Zufall sein. Doch wenn das regelmäßig passiert, dann besteht kein Zweifel. Gott drängt darauf, mit dir zu sprechen. Er ruft dich nicht ohne Grund. Und wenn er beharrlich bleibt, bedeutet das, dass etwas Wichtiges auf dich wartet, das du hören musst. Wenn du diese Zeichen erlebst, ist das Schlimmste, was du tun kannst, sie zu ignorieren. Gott weckt Menschen nicht ohne Grund. Wenn er dich ruft, dann deshalb, weil er dich gebrauchen, dich vorbereiten und dich verändern möchte. Die Frage ist, wirst du auf diesen Ruf antworten oder ihn weiterhin ignorieren? Wenn du dich entscheidest, Gottes Ruf in der Nacht zu folgen, beginnt etwas Außergewöhnliches in deinem Leben. Du erkennst, dass diese Momente keine zufälligen Erwachungen sind, sondern göttliche Einladungen zu einer tieferen Gemeinschaft mit dem Herrn. Und diejenigen, die sich dieser Suche hingeben, erleben eine Veränderung, die nur wenige kennen. Die Bibel gibt uns Beispiele von Männern und Frauen, die in der Nacht bedeutende Begegnungen mit Gott hatten. David schrieb in Psalm 63,7: Wenn ich mich niederlege, denke ich an dich. In den Nachtwachen sinne ich über dich nach. Daniel betete dreimal am Tag, suchte aber auch in schwierigen Zeiten Gottes Nähe. Und durch diese Hingabe offenbarte Gott ihm Geheimnisse und bewahrte ihn vor der Löwengrube. Jesus selbst, der Sohn Gottes, zog sich in der Nacht zurück, um zu beten, bevor er die entscheidenden Momente seines Wirkens erlebte. Und was geschieht, wenn du beginnst, Gott in diesen Stunden zu suchen? Zunächst erfährst du einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Die Last der Sorgen, die Angst vor der Zukunft und die Qualen des Herzens verlieren nach und nach ihre Macht über dich. In Philipper 4,6-7 heißt es: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage durch Gebet und Flehen mit Dank eure Bitten vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Darüber hinaus entwickelst du eine geschärfte geistliche Wahrnehmung. Du erkennst Gottes Zeichen deutlicher, verstehst die Antworten, die er gibt, und nimmst die Warnungen wahr, die er sendet. Viele Menschen fühlen sich verloren, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, auf Gottes Stimme zu hören. Doch wer dem Ruf der Nacht folgt, lernt, Gottes Führung in jedem Detail des Lebens zu erkennen. Eine weitere kraftvolle Belohnung ist die geistliche Stärke. Das Gebet in der Nacht stärkt nicht nur deine Beziehung zu Gott, sondern rüstet dich auch für die Herausforderungen des Tages. Wenn du den Tag im Gebet beginnst, wirst du von den Schwierigkeiten nicht überrascht, weil dein Geist bereits in Gottes Gegenwart gefestigt ist. In Jesaja 40,31 steht: Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und werden nicht müde. Und das Erstaunlichste ist, wenn du auf diesen Ruf reagierst, gebraucht dich Gott auf Weisen, die du dir nie hättest vorstellen können. Er macht dich zum Fürbitter für diejenigen, die Hilfe brauchen, gibt dir Worte der Weisheit, lehrt dich, seine Stimme zu hören und befähigt dich, ein Licht in dieser Welt zu sein. Du wirst zu einem Werkzeug in seinen Händen, nicht nur jemand, der Gottes Gegenwart sucht, sondern jemand, der sie überall hinträgt. Wenn Gott dich zwischen 3 und 5 Uhr morgens weckt, ignoriere diesen Ruf nicht. Steh auf, bete, lies sein Wort, frage ihn, was er von dir möchte. Denn diejenigen, die Gott in der Nacht suchen, erfahren Geheimnisse und Offenbarungen, die viele niemals kennenlernen werden. Nun liegt die Entscheidung bei dir. Wenn Gott das nächste Mal ruft, wie wirst du antworten? Möge Gott dich segnen und stets erleuchten.